Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Rückblick Nebeneinkünfte. Die Frage nach dem wie viel geht nicht weit genug. 28.12.2012. Die Debatte um die Nebeneinkünfte von Politikern im Allgemeinen und Parlamentariern im Speziellen bekam neuen Zündstoff, als der frisch gekürte Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, in sein erstes Fettnäpfchen trat. Am Ende einigte man sich im Oktober dann auf eine Erweiterung des bisherigen Stufenmodells. 10 statt 3 sollen es nun sein. Wie üblich schlief die Debatte ein. Andere Aufregerthemen schienen interessanter. Nach Auffassung der Piraten gilt damals wie heute: Es geht nicht um das wie viel, sondern um das woher. Selbstverständlich müssen Wähler wissen, wie viel ein Politiker neben seiner hauptberuflichen politischen Tätigkeit einnimmt. Parlamentarier etwa erhalten ihre Diäten, um wirtschaftlich unabhängig zu sein und frei nach ihrem Gewissen entscheiden zu können. Daher ist die Hauptfrage in diesem Kontext, ob die Nebentätigkeiten, genauer Nebeneinkünfte, geeignet sind, die Abgeordneten in ihrer Entscheidungsfreiheit zu beeinflussen oder einzuschränken. Eine weitere zentrale Frage, die bei Diskussionen zu diesem Thema viel zu selten gestellt wird, ist, ob der Nebenerwerb dem Mandat folgte oder umgekehrt. Im ersten Fall liegt es nahe, dass der Nebenerwerb die Entscheidungsfreiheit einschränkt. Im zweiten Fall müssen die jeweiligen Umstände wesentlich differenzierter betrachtet werden. Bei dieser Frage geht es nicht nur um zeitliche Zusammenhänge, sondern vielmehr um funktionelle Zusammenhänge. Noch viel wichtiger ist aber, von wem die Politiker ihre Nebeneinkünfte bekommen und in welchen Netzwerken sie neben ihrer eigentlichen Haupttätigkeit agieren, beziehungsweise ob es überhaupt noch ihre Haupttätigkeit ist. Wenn ein Politiker häufiger Vorträge in der Industrie hält, als er im Bundestag anwesend ist, dann sind die Prioritäten gefährlich verschoben. Parlamentarier müssen für ihr Mandat finanziell und organisatorisch mit ausreichend Ressourcen ausgestattet werden. Die Aufgaben von Mitgliedern des Bundestages können nicht im Ehrenamt nebenbei erledigt werden. Vorträge und Tätigkeiten außerhalb des Parlamentsbetriebs müssen die Ausnahme und dürfen nicht die Regel sein. Um die Parlamente gegenüber der Exekutive zu stärken, sollten sie und die Fraktionen auch finanziell spürbar besser ausgestattet werden. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: die Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Gesprochen wurde diese PM von Britta Stephan, Akana Nunana 249. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.